ewig, meine Texte sind für Serienkiller wie eine Predigt für Konzerte. Ich hab keinen meiner Parts im Kopf. Deine Ex-Bitch sieht aus wie ein Dark Souls Boss. Du willst betteln, aber warum droppst du die schlechtesten Parts nach A zum J? Ich zerfick Partys so wie Fork. Du hängst ab in einem Dorf, fick das Kriegswaffenkontrollgesetz. Ich sitze ab für Mord. Ich squash kein Beef, sondern Köpfe und bringe dich, wenn es sein muss, auch rum mit nem Löffel. Du bist allergisch gegen Bienenstiche, ich gegen Silberkugeln. Das Hobby deiner Crew ist, sich selbst zu googeln. Ich hab keinen Respekt vor deutschen Rentnern, nicht mein deutschen Rapper, nach ist eh dasselbe. Mein größter Einfluss sind Snuff-Videos. Ich trink an einem Tag um die 8 Kilo Koks. Alle meine Parts sind perfekt. Doppel-J steppt ans Mic und der Himmel brennt. Ich schmuggel Waffen wegen Geld, du schmuggelst Zildos im Arsch, weil dir das Gefühl dabei gefällt. Für dich heißt Untergrund zu bleiben, bei Proletik unterschreiben. Doch den Untergrund zu lieben heißt, ich stapel Poserleichen. Du rappst Parts durch den Arsch, weil du die Scheiße nicht im Mund willst. Ich will nicht, dass du auflegst, sondern dich jetzt umbringst. Du bist ne Pussy, ich will kein Beef, ich fress Menschen. Das Game ist wie ne Uzi, denn es liegt in meinen Händen. Ich lass Leichen im Wasser verschwinden wie Atlantis. Du vergisst deine Freunde, seit du Missgeburt bekannt bist. Ich bin konsequent und Pompero in den Takt. Rapper rappen übers Ficken, doch am Fotzen in ihrem Sack.